Bald schon überflogen sie den äußeren Rand des Labyrinths, jener Ebene aus Blumenbeeten, Hecken und verschlungenen Wegen, die den Elfenbeinturm in einem weiten Kreis umgab. Zu ihrem Schrecken jedoch mussten sie feststellen, dass auch hier das Nichts schon am Werk war. Aber noch schimmerte in feenhaftem Weiß, makellos und unberührt, in der Mitte der Elfenbeinturm. Fuchur setzte seinen kleinen Herrn vor jener Pforte des Turms ab, die direkt in den Magnolienpavillon führte. Atreo trat ein. Und nun sah er sich von Angesicht zu Angesicht der goldäugigen Gebieterin der Wünsche gegenüber. Sie saß von vielen Kissen gestützt auf einem weichen, runden Polster in der Mitte der Blütenkuppel und blickte ihm entgegen. Sie wirkte unendlich zart und kostbar. Wie krank sie war, konnte Atreo an der Blässe ihres Gesichts sehen, das fast durchsichtig schien. Ihre mandelförmigen Augen hatten die Farbe von dunklem Gold. Sie verrieten keinerlei Besorgnis oder Unruhe.